Ballade der 11. Brigade. In Spanien stand's um unsere Sache schlecht, zurück ging's Schritt um Schritt. Und die Faschisten brüllten schon, gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. Im Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Das waren Tage der Brigade und Ruhm für ihre Fahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Bei Guadalajara im Monat März, in Kält und Regensturm, da bebte manches tapfere Herz und in Torija selbst der Turm. Da stand der Garibaldi auf, André Dombrowski ihm zur Seite. Die brachten bald zum Dauerlauf die Mussolini-Herrlichkeit. Das waren Tage der Brigade und Ruhm für ihre Fahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Und dauert's auch noch 7 Jahr, dass wir im Kampfe stehen. Ein jeder Krieg wird einmal gar, wir werden Deutschland wiedersehen. Dann ziehen wir zum deutschen Tor, mit Passaremos ein. Was übrig bleibt vom Hakenkreuz, versenken wir im Vaterrhein. Das werden Tage der Brigade und ihrer Freiheitsfahne.